Übung 2. Beispiel. Würdest du ein Haus kaufen, wenn du viel Geld hättest? Ja, wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen. Ja, wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen. Ja, wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen. Und jetzt sie. Würdest du ein Haus kaufen, wenn du viel Geld hättest? Ja, wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen. Würdest du umziehen, wenn du einen neuen Job hättest? Ja, wenn ich einen neuen Job hätte, würde ich umziehen. Würdest du eine Weltreise machen, wenn du Zeit hättest? Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich eine Weltreise machen. Würdest du ein tolles Auto kaufen, wenn du reich wärst? Ja, wenn ich reich wäre, würde ich ein tolles Auto kaufen. Würdest du in die Disco gehen, wenn du tanzen könntest? Ja, wenn ich tanzen könnte, würde ich in die Disco gehen. Würdest du ihm helfen, wenn du Zeit hättest? Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich ihm helfen. Würdest du in Hollywood leben, wenn du ein Star wärst? Ja, wenn ich ein Star wäre, würde ich in Hollywood leben. Würdest du bei einer Expedition mitmachen, wenn du teilnehmen dürftest? Ja, wenn ich teilnehmen dürfte, würde ich bei einer Expedition mitmachen.